kokiye ve şempi çitesiz. Anarchie. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Amüter. Ja, guten Abend, das ist wieder hier Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 9.7. ist, dann halte ich meine Wiederholung. Und zu Gast ist heute Abend der Nils von Geld et Nelt. Hallo. Guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, wie geht's dir denn? Rudi, du bist ja ganz schick. Ja, ich habe mich extra ein bisschen schick gemacht. Ja, Mann, du hast ein Hemd an, du warst beim Friseur, du hast so Herbert Wehner Gedenkbrille auf. Ja. Oder hast du die schon lange? Nee, die habe ich seit 2 Stunden. Das ehrlich, ist, die ist neu? Ja, die ist neu. Die habe ich aber jetzt nur privat an, nur fürs Radio. Ah. Das ist meine Radiobrille. Ja. Du raffinierter Hund. Ja, geil, ne? Geil, ja. Ja. Nee, ja, das sehr, ist so... Sehr gelungen, ich bin so beeindruckt. Clark Kent-mäßig, ja. Ja, genau. Ja. Ja, nee, weil eigentlich könnte man das ja mit der Webcam machen, ne? Die ist heute leider nur auf Außenbetrieb. Was heißt leider, zum Glück. Weil, wieso, da würden die Leute dich sehen, das wäre ja doch cool, so wie du aussiehst. Ja, stimmt. Aber das kann man auch nicht immer alle zumuten. Ich bin froh, dass sie mich nicht sehen, das ist nicht so geil halt. Ja, das kann man vielleicht noch einrichten. Ja, das war gerade eben übrigens Trend mit dem Lied Endmoräne. Ja, ich habe es erkannt, ich habe es schon lange nicht mehr gehört. Ja, Wahnsinn, ne? Sind wir gerade eben wieder irgendwie über den Weg gesprungen. Also sind immer noch geil. Mhm. Es gibt jetzt so eine neue Band, die Danny und Sänger erinnert mich immer an die. Ich glaube, die heißen Frau Potts. Tja, vielleicht ist es auch der Sänger. Ah. Vielleicht. Das könnte natürlich sein. Das weiß ich natürlich mal wieder nicht. Ja. Der Stotz, der... Heißt der Stotz? Ja. Der Schlagzeuger, der macht jetzt eine Band, die heißt French Nails. Ah, das habe ich schon mal gehört. Der Geld hat sich furchtbar aufgeregt, weil er gesagt hat, wenn man French Nails googelt, findet man ja nie die Band, sondern lauter Nagelstudios. Ich google mal hier in meinem privaten Google nach French Nails. French. Ja, warte mal. Französische Nägel. Ja. French Nails habe ich. Hey, da können wir sogar was spielen. Direkt gefunden? Ja. Genau. Ach, du geiler Ofen. Ah, ja. Wenn die NSA mal ein Lied braucht, was sie nicht findet, dann... Quatsch, aber warte mal, jetzt fällt mir's gerade... Ah, ich bin ein bisschen verwirrt. Der Typ heißt nicht Stotz, das ist wieder ein anderer, der heißt Stolle. Peinlich. Sehr peinlich. Stolle, sorry. Stotz, sorry. Ja. Aber als Entschuldigung spielen wir jetzt das Lied, oder? Von French Nails. Ja, genau. Nails, würde ich ja auch sagen. Das Nails heißt Bats. Das waren French Nails mit dem Lied Bats. Und was, Mensch? Ja, war doch ganz fetzig. Ich hör's ja gar nicht, gell, mehr. Wie, du hörst gar nicht mehr die Musik. Ach so, ja. Jetzt hör ich so ganz leise nur. Ja. Ich könnte hier ein bisschen aufdrehen. Aufdrehen und dann hört man's, ne? Landauer sind das auch, glaube ich. Appellzer zumindest. Ich gucke jetzt gerade mal, ich mache das mal hier die Musik, die Anlage vielleicht mal aus. Die Anlage aus, kann ich die Anlage einfach ausmachen? Und dann mal gucken, ob denn das Echo weg ist? Nee, das Echo ist immer noch da. Leicht. Genauso leicht wie vorher. Ich höre gar kein Echo. Ja. Naja, kann ja nicht alles hören, gell? Ja, ja, man kann nicht alles haben, ne? Stell dir mal vor, du willst alles hören. Ja. Ja, also, vom anderen Ende der Welt und so. Was gibt es so Leute, die hören, die haben so Frequenzen hören, die man gar nicht mit menschlichen Ohr eigentlich hören kann, aber die hören ständig ein Brummen. Echt? Ja, und das bilden die sich nicht ein, sondern das Brummen, das gibt es anscheinend wirklich. Man hat nicht rausgefunden, wo es herkommt. Aha. Ja. Das klingt ja noch außerirdisch oder so. Nee, das kann ja irgendwie... Mann, was halt nicht so rausgefunden, wo es herkommt. Ja. Ja. Und wie war dein Geburtstag? Ging's ab? Mein Geburtstag? Ja, das war ganz spaßig, ja. Ich habe dir die Sendung gar nicht angehört, weil du oft drüber geschrieben hast, dass mal wieder bewiesen wurde, dass man Partys nicht im Radio feiern kann. Ja, dann habe ich gedacht, oh, das höre ich mal gar nicht. Ah, großartig. Ja, das ist eine Tatsache, ja. Ja, das ist oft so, kommen Leute zu mir und sagen, ich soll unbedingt mal irgendwie live von einem Konzert eine Sendung machen oder auch von einer Party eine Sendung machen. Und da schüttle ich halt immer mit dem Kopf und die verstehen es gar nicht, dass ich das so... Dass dich da immer so anstellst. Dass ich mich mal so anstelle, ne? Und jetzt haben wir die Party halt hier gemacht und man hat mal wieder gesehen, dass es nicht funktioniert, weil ja auf einer Party halt alle durcheinander reden. Ja. Und ab 3 Leute reden dann jeder sein eigenes Thema. Ja, und dann schreien sie noch, wenn sie voll sind. Ja, ja, das ist ja nicht wie beim Blauen Bock, weißt du, wo alle ganz still da hocken und zuhören, was vorne geredet wird. Schade eigentlich. So ein Blauer Bock mit dir als Moderator stelle ich mir ziemlich verlockend vor, muss ich zugeben. Ja, das könnte man mal wieder einführen. Blauer Bock, ja, mit Rüdiger Himmelsberger. Genau. Wäfte du bam bech gom bedeng, wofge bum bi blach dum bum, buffige buffige buff bing bing und so. Das wäre doch toll. Ja, das wäre klasse. So Sendung gibt's gar nicht mehr, gell? Obwohl doch gibt's noch, stimmt, mit Andy Borg und so. Das Millionenfest für Melodien und so. Ja, ich denke schon. Ja. Wir kriegen das bloß nicht mehr mit. Das ist alles. Eben. Ja. Müsste man halt mal wieder Fernsehen gucken, ne? Ich bin ja letztens, am Sonntag bin ich ja wieder zurückgefahren mit dem Bus von Mannheim. Und da war so ein Entertainer im Bus gewesen. Im Bus? Ja. Das war. Für die Gäste. Für die Gäste, ja. Und zwar war das der zweite Busfahrer, beziehungsweise zweite Busfahrerin. Das war nämlich eine transsexueller Mann, um die 50. Also Frau. Eine transsexueller. Eine transsexuelle Frau, so um die 50 rum. Sah aus wie, sah ein bisschen so aus so wie, wie Hannelore Kohl ein bisschen, ne? Und hat noch so einen schwäbischen, warmen Dialekt gehabt. Yeah. Und die hat dann... Kohl spricht Schwäbisch, ach nicht schlecht. Das wäre auch was für den Blauen Bock mit Rüdi Himmelsberger. Ja, und also die würde ich dann sofort einladen. Die hieß Corinna oder sowas. Und die hat dann wirklich lang ausführlich die Leute so mit so einem 80er-Jahre-charmanten Humor unterhalten. Okay. Am Schluss hat sie noch gesagt, ja, und seid ihr zufrieden mit Fahrer und Bock? Dann, nee, wie war das? Ach, wenn ich es jetzt immer zusammenkriege. Seid ihr zufrieden mit Fahrer und Bock, dann greift mir doch einmal unter den Rock. Nee, ja, so ähnlich, ja. Aber es war dann am Schluss, hat sich dann gereimt auf Facebook. Ja, irgendwie das bei Facebook, dass man es dann liken soll. Wenn man auch zufrieden ist mit Fahrer und Bock. Ja. Also das heißt, das war wirklich von der Busfahrgesellschaft, dann haben die Tussi engagiert und die hat dann Witze erzählt. Nee, die war ja eigentlich auch Busfahrerin. Aber die hat dann, die ist von München nach Mannheim und dann der Kollege, von dem sie den Namen nicht gewusst hat, der ist dann von Mannheim abgefahren. Und sie hat dann halt so Bonbons verteilt während der Fahrt. Hä? Ja. Und Witze erzählen da oder was? Ja, so, also so halt so, was ich so, die Sicherheitshinweise halt so verlesen und gesagt, ja, bleiben Sie ruhig und warten Sie, bis wir ausgestiegen sind. Der Kapitän verlässt als erstes das Schiff. Genau. Denn er ist der wichtigste Mann. Er muss gerettet werden. Ja, genau so war das. Ja. War schön. Sag mal, was machst du jetzt eigentlich immer, wenn alle Fußball gucken? Ja, das ist ja das. Du so Anti-Aktionen oder wie läuft das? Nö, ich guck dann halt so Serien, weißt du, so illegalerweise. Ach so. So, die man sich da so runterziehen kann. Machst du einfach irgendwas anderes, halt, ja, genau. Was normalerweise auch machen wird. Genau, genau. Und wundersamerweise geht es ja dann doch irgendwie, dass man dann irgendwie Leute zwischendurch trifft. Ja. Es ist schon faszinierend, wie sehr der Fußball alle Ecken der Gesellschaft eingenommen hat, oder? Also ich, ja. Ich weiß, wir retten normal nicht über Fußball. Ja. Aber wenn wir nicht über Fußball direkt retten, sondern nur über das Phänomen, dann geht es ja vielleicht. Ne? Ja. Weil als ich nämlich 1991 oder so angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, da war das noch voll das Outsider-Ding. Das hast du mir schon mal erzählt, ja. Ah ja, stimmt, okay. Ja, dass es ein Outsider-Ding war und da habe ich erklärt, dass es eigentlich gar nicht so ist. Voll assi war es da aber noch. Und inzwischen finden es fast alle gut. Ja. Das würde mich mal interessieren, wie das passieren konnte. Marketing. Ja, geschicktes Marketing. Ja, wahrscheinlich. Also ich kann mich noch daran erinnern, in den 80ern, als der Boris Becker und die andere noch rumhingen da, die mit der Nase, stimmt, Steffi Graf, da mussten dann alle Wimbledon gucken. Stimmt. Ich ja. Ich musste sogar Tennis lernen. Ja. Ich war mit meiner Eltern in Spanien in Urlaub und musste auf einmal Tennisstunde nehmen, weil ich gedacht hätte, der Bub soll mal ein großer Boris Becker wäre. Genau. Ja. Und ja. Habe ich Tennis gespielt, es war schrecklich, ich konnte überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ich auch nur einmal den Ball über das Netz gekriegt habe. Ja, und dann war das dann halt auch wieder out, ne? Und so geht es wahrscheinlich dann gerade so weiter. Ja. Naja. Ja, ja. Wie sieht's denn aus bei dir? Was macht die Band? Ganz gut. Ich bin gerade ganz stolz, weil vor ein paar Wochen ist der neue Roman vom Tony Mahoney rausgekommen. Mhm. Tony Mahoney und das Buch heißt Alles wird gut und zwar morgen, glaube ich. Und in dem Buch kommen mehr vor. Ein ganzes Kapitel spielen Geldet Neld mit im Buch. Ist es ein Roman oder? Ja, ist ein Roman. In dem Roman kommen halt viele Freunde von ihm vor und mir kommen halt auch vor und heißen Geldet Neld. Ja, cool. Und fahren mit ihm nach Frankreich ein Huhn fangen. Nee, drei Hühner. Gut, ich bin so ein bisschen so ein Bud Spencer-Verschnitt. Das fand ich ein bisschen langweilig, weil das war ich mit 13 auch schon. Ja. Aber ansonsten war ich sehr stolz und geradezu gerührt zwischendurch. Schöne Szene heute mit uns geschrieben. Ja, cool. Und das Buch ist überhaupt schön. Ganz schönes, liebes. So gibt es ganz normal bei Amazon zu bestellen oder bei irgendwo anders oder wie oder was? Oder? Ja, ja. Es wird ganz normal geben, denke ich. Ja. Und das also heißt, vom Namen? Tony Mahoney heißt der Schriftsteller. Ja. Und das Buch heißt Alles wird gut. Ah ja. Dann mache ich da mal einen Link auf die Webseite. Also, wenn man das googelt, dürfte das kein Problem sein. Ja. Ein sehr schönes Buch. Ich habe es in 8 Stunden innerhalb eines Krankenpflegedienstes, ich habe ja nie was zu tun, habe ich das Buch durchgerobbt. Aha. War ganz geil. Aber ist echt unterhaltsam, finde ich. Schönes Buch. Ja, und das, was du mir jetzt geschickt hast, ist jetzt ein neues Lied, oder was? Wo nix kann? Wo nix kann ist ein ganz neues Lied, ist jetzt auch schon fertig gemastert. Ja. Also die neue Blattlicht in den letzten Zügen. Wobei ich mal nicht ganz sicher bin. Ich glaube, das haben wir auch schon mal gespielt. Ich habe so ein paar Sendungen durchgeguckt, da war es nicht dabei. Aber ich glaube, wenn wir so weitermachen, haben wir eh bald schon die ganz neue Blatt einmal bei Pogo Radio durchlaufen lassen in irgendwelche vorläufige Versionen. Aber ja. Das ist jetzt das erste Mal eine endgültige Version. Okay. Falls man die jetzt... Hören wir die jetzt überhaupt? Ja, die hört man jetzt. Wo nix kann. Hässlich, krank, fett, faul. Das ist der Typ. Nur sag ich nie, wann es mir reicht. Das ist die Tussi. Auto an. Dank dein Gott, dass ich jetzt fahr. Weil sonst wärst du so gut wie tot. Bei so einem Haufen seh ich rot. Ich bin der Typ. Geil. Das habe ich nicht, das hast du nicht vorgestellt. Das hast du nicht vorgestellt. Nee, hast du nicht gehört. Okay. Ja. Premiere. Auf jeden Fall. Wir haben auch wieder einen Rocker-Song. Ja. Rocker im Pokoradio. Das schaffen auch nur Geld nicht. Das stimmt, ja. Weil wenn man auf Rocker Poko tanzen will, das ist schon schwierig. Oder ganz schnell. Nix kann man, nix, also nix, also nix. Sag mal, schon, oh, das ist schlimmer Pogo, dann gibt's Verletzte. Jetzt fällt mir der Spruch wieder ein. Bist du zufrieden mit Ross und Reiter, dann sag es auf Facebook weiter. Ja. Bist du zufrieden mit Ross und Reiter, dann trinke diese Tasse Eiter. Fände ich viel besser. Dann fahr einfach weiter. Ja. Dann fahr immer mit uns weiter. Ja. Ja. Genau. Wieder zurück nach Mannheim, wieder zurück nach München, wieder zurück nach Mannheim, wieder zurück nach Köln. Und man kann ja echt, ich habe da geguckt, man kann ja mit dem Bus für 19 Euro nach Mailand fahren. Echt? Ja. Also die Busse ist Wahnsinn, also das ist echt das ist ja das Perverse an der ganzen Sache, ne? Die haben ja da, da gibt eigentlich für öffentliche Beförderung gibt es ja eigentlich Züge und Gleise sind gebaut worden, ne? Durch die ganze Welt. Und was passiert jetzt? Jetzt geht alles wieder zurück auf die Autobahn. Ah ja, da ist ja noch niemand. Nee. Die ist so leer. Da kann man ja locker noch drauf fahren. Genau. Immer drauf. Immer drauf. Alles drauf, ja. Und da werden Busse, die bauen Busse wie die Weltmeister. Das ist total krank. Selbst die Bahn bietet Fernbusse an. Du kannst mit der Bahn von Nürnberg nach München fahren, mit dem Bus. Die haben echt mir alle Tasse im Schrank. Ja. So fing es nämlich in Amiland auch Anfang des letzten Jahrhunderts an. Da haben sie auch, haben sie ja die Eisenbahn gebaut, ne, wo sie dann die Büffel von der Waggons abgeknallt haben. Aus den Waggons raus abgeknallt haben, so aus Spaß. Ne. Ja, das kann ich gut verstehen, das macht bestimmt Sau. Ja. Und die Eisenbahn war ja das Fortbewegungsmittel in den USA gewesen. Und da kam dann aber die Autoindustrie und hat gesagt, nee, wir brauchen Busse. Und da ging das dann irgendwie, ja, ist dann keiner mehr mit der Bahn gefahren, weil die Busse waren natürlich günstiger, weil die waren ja gesponsert bei der Automobilindustrie. Und ja, dann hat halt, jetzt kann ich nicht mehr halt so von New York nach Los Angeles mit dem Zug fahren, so einfach. So einfach so. Ja, und sind die Busse nicht furchtbar eng? Die Greyhound-Busse, die sind furchtbar eng, ja, und die jetzt hier in Deutschland. Ich meine, der mit dem du gefahren bist? Ja. Also natürlich enger, als wenn du in der Bahn hockst. Ja. Ich denke nämlich immer, wenn ich mit so einem Bus fahre, dann bräuchte ich, wenn ich nicht einen total verstörten Nebenmann neben mir sitzen haben will, müsste ich eigentlich zwei Sitze buchen. Ja, das ist aber, glaube ich, technisch gar nicht möglich. Zwei Sitze zu buchen? Ja. Wieso soll das nicht möglich sein? Muss schon zwei zahlen. Ja, aber wenn der Sitz dann frei ist, dann kommt jeder zu dir hin und fragt, ist der Sitz frei? Und dann sagst du dann, nee. Ja, genau. Ja. Sagst, guck mal, wie fett ich bin. Wenn ich in einem Bus auf dem Platz sitze, will sich eh nie jemand neben mich setzen. Ja, das stimmt. Ja. Das erledigt sich dann von selbst, wenn ich da schon sitze. Ja, das stimmt. Ja, aber es ist, denk mal, da gibt es für alles eine Lösung. Die lassen sich da schon was einfallen. Da kannst du mal in Amerika im Internet umsonst surfen, na, im Bus. Ah ja. Ja. Da ist WLAN drin, cool. Und dann kannst du umsonst dann da auf Facebook irgendwas liken oder sowas. Zu mehr reicht es zwar nicht, aber dafür reicht's. Es reicht nur dafür, die Buslinie zu liken. Genau. Alle andere Aktivitäten sind deaktiviert. Ja, und zu schreiben, nur ich bin zufrieden mit Ross und Reiter. Ja. Ja. Und trinke jetzt eine Tasse Ei, da poste es schon. Genau. Ja. Ja, das ist schon praktisch. Und man kann Filme gucken. Die haben dann im Bus haben sie noch eine Videothek in dem WLAN-Server-System. Und dann kannst du ein Video anklicken und dann kannst du gucken. Allerdings ist er bei mir dann ab der Hälfte irgendwie dann, hat sich das dann verabschiedet und dann wollte ich weiter gucken und dann ging es nicht. Dann hätte ich ihn wieder von vorne angucken müssen und dann habe ich keinen Bock gehabt. Ah, okay. Ja. Aber das klingt irgendwie alles gar nicht so negativ, sondern als hätte es da ganz gut gefallen mit dem Bus. Ja, also was mir halt am besten gefallen hat, war halt der Preis, ne? Für 11 Euro, für 11 Euro nach Mannheim. Billiger kommst du nicht mal mit der Mitfahrzentrale. Aber das ist nur 11-fach, oder? Ja. Ja. Ja. Ne, mit der Mitfahrzentrale kostet es wahrscheinlich so 30, oder? Nee, der kostet. Letztes Mal, als ich gefahren bin, hat es 14 gekostet. Ah, ja. Ja. Ach ja, ja, die gute alte Reiserei. Ja, das ist es. Und was hast du getrennt in Mannheim? Ich habe mich von der Jenny zerstören lassen. Alkoholtechnisch. Sehr schön. Ja. Hatte das mal wieder ordentlich gäbe. Allerdings. Yeah. Ja. Ach, die, der hätte ich mir auch gerne mal wieder ordentlich gäbe. Ach, da hat sie bestimmt nichts dagegen. Hatte ja nicht. Was? Da hat sie bestimmt nichts dagegen. Nö, das glaube ich auch nicht. Ja. Hat die eigentlich keinen Rechner? Irgendwie hat die überhaupt keine soziale, computertechnische Social-Media-Anbindung. Ich glaube, da habe ich auch nie eine E-Mail geschrieben. Hä, ich meine doch jetzt nur einen Rechner, dann könntest du mit der Amol-Sendung machen. Nee, das ist, glaube ich, nee. Unmöglich. Unmöglich. Das funktioniert manchmal bei manchen Menschen nicht. Ja, ja. Ja. Ich wollte ja eigentlich heute auch eine Sendung machen mit der Band The Jim Tablowski Experience. Oh, das habe ich schon erklärt. Die habe ich letzte Woche angeschrieben. Und was ist bis mit heute, heute Abend, bis heute warte ich noch auf eine Nachricht. Ich habe die bei Facebook angeschrieben. Die wollen anscheinend nicht. Ich habe die über, ja, die wollten, eigentlich wollten sie. Und wir haben das Datum ausgemacht und so vor 2-3 Wochen auf dem Konzert. Und die wollten auch extra von Dortmund her herfahren. Und nicht das über irgendwie Skype, da haben sie keinen Bock drauf. Können sie halt auch nicht. Und dann habe ich die über Facebook angeschrieben und dann habe ich die angemeldet. Dann habe ich den Labeltyp angeschrieben und es kam kurz, keine Antwort. Von Dortmund nach Köln ist auch nicht so weit, oder? 100 Kilometer. Ah ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Naja, vielleicht melden sie sich noch. Nicht gemeldet. Und die hätten einfach nur zurückschreiben müssen, keine Zeit oder geht nicht. Aber haben sich einfach nicht gemeldet. Und so ist es halt manchmal, ne? Trotz aller Vernetzung und hier, manchmal funktioniert es halt nicht. Das heißt auf gut Deutsch, ich bin hier wieder die Notlösung, ne? Nee, du bist nicht die Notlösung. Die Nötlösung. Die Nötlösung, ja. Die Neltlösung. Ja. Genau. Boah, die Neltlösung. Das wäre geil. So ein Buch, oder? Ja. Wo alles erklärt wird, der ganze verdammte Wichs. Ja. Was trinkst du da? Wasser oder was? Ja, ich kann jetzt erst nachschütten, wenn ich wieder in den Kühlschrank kann. Also sprich, wenn ein Lied läuft. Sonst klappt es nicht. Du trinkst heute mal Wasser, oder? Nein, was war so schlimm letztes Mal? Nee, ich habe gerade eben noch einen Scholle getrunken. Ich trinke immer, wenn ich mit dir Sendung mache, trinke ich ja Weißweinscholle. Jetzt habe ich aber diese Weißweinflasche halt blöderweise noch im Kühlschrank stehen und ich kann ihn jetzt nicht aufstehen. Nee, das ist gut. Ne? Weißwein muss immer kalt sein. Ja, dann genau. Spiel mal ein Lied und hol dann noch Schub. Genau, und dann spielen wir mal was Schönes. Von also irgendein Wunsch? Wir spielen vielleicht wieder das Spiel. Ja, du sagst irgendeinen Begriff. Irgendein Wort, muss ich sagen. Genau, sagst ich sag Baum. Okay. Also Titel, wo kommt das Wort Baum drin vor? So. Was haben wir denn da? Alkohol und Socken, Eichbaumkönig. Knülle unterm Weihnachtsbaum. Alkohol und Socken ist doch sogar dein Band. Hab das hör mal. Ja, meinst du? Weil ich guck jetzt trotzdem mal irgendwie, ne? Oder ist es so kurz, dass du kein Weih holen von kannst? Von Geld et Nelt gibt es auch noch ein Lied, nämlich Baumer Enner. Das haben wir aber schon gehört. Ja. Das habe ich hier auf meiner Liste stehen, weil ich vorhin gesucht habe, welche wir schon gehört haben. Ja. Ich glaube sogar in der letzten Sendung. Ja. Und wir hören das von Alkohol und Socken. Hopp, Lied bitte, der Baumwollpflücker gäbe es auch noch. Was? Ja. Lied der Baumwollpflücker gäbe es auch noch. Es gibt gar keins, wo nur ein Baum drin vorkommt, gell? Nö, das ist wahrscheinlich zu kurz, ne? Ja. Für die Leute. Ja. Es gab ja mal ein Lied, das hieß Mein Freund der Baum zum das Beispiel. Das gibt's auch, das habe ich hier auch drin. Das ist eine Coverversion von Lokalmatadore. Ah ja. Das wäre vielleicht auch ursprünglich von Juliane Wedding oder sowas, ja, in die Richtung, genau, ne? Genau. Ja, hören wir es mit dem kleinen Intro von einem Bekannten von uns beiden. Hören wir jetzt gar nicht Alkohol und so. Doch, hören wir, Eichbaumkönig. Ah, und, ja. Aber mit dem Intro. Ah ja. Mit von vom Höflich. Ah ja, sehr schön. Ich wünsche mir Eichbaumkönig von Alkohol und Socken, bevor es der Seppi macht. Ich schütte mir die Pferde voll, mein Körper ist aus Alkohol, das ganze Glück der Erde, wenn ich besoffen werde. Die Glieder, meine Leber schreit und friert und ist es nicht mehr mein, dafür kenn ich keine Gnade. Alkoholik, nennt man mich im ganzen Land. Alkoholik, ich häng zum Kotzen an der Wand. Ich schütte mir die Pferde voll, mein Körper ist aus Alkohol, das ganze Glück der Erde, wenn ich besoffen werde. Die Glieder, meine Leber schreit und friert und ist es Sommer kenn ich keine Gnade. Aschenfüllig, Aschenfüllig, so wird man mich im ganzen Land. Aschenfüllig, Aschenfüllig, schenkt zum Kotzen an der Wand. Alkohol und Socken waren es. Nicht schlecht. Das war doch deine Band, oder? Ja. Aber bei dem Lied habe ich, glaube ich, gar nicht mitgespielt. Das war noch vor meiner Zeit. Ach so. Ja. Ich habe gerade schon gedacht, du hast schon richtig was drauf gehabt. Als was? Als Drumcomputer, ja, oder weiß was? Weiß ich nicht. Was hast du denn gespielt? Bass, aber das war ein Basscomputer. Das war sozusagen Synthesizer-Bass eingespielt. Ah, ja. Sehr schön. Ja. Ja, in letzter Zeit hast du schon echt abgefahrene Gäste gehabt, so in den letzten 2-3 Monaten, ne? Journalisten und irgendwelche Fernsehtypen und das fand ich ganz geil, so langsam merkt man, dass du in Köln rumhängst. Fernsehtypen? Weißt du, welche Fernsehtypen? Waren doch keine Fernsehtypen dabei. Vielleicht täusche ich mich ja. Vielleicht, aber wenn ich mich auf jeden Fall noch gut erinnern kann, weil ich so beeindruckt war, wie offensiv er über seinen Kokskonsum fabuliert. Das war der Martin Seliger. Ja, genau. Der war Wahnsinn, ey. Ja. Was ein Freak. Herrlich, echt. Ja, Professor oder was weiß ich und erzählt die ganze Zeit, wie er Koks genommen hat. Das fand ich schon ganz schön beeindruckend. Ja, der hat es aber irgendwie sich vorher schon so ausgedacht, hat er mir danach erzählt. Okay. Er wollte es also alles erzählen. Er wollte es irgendwie so als, so machen Dozenten, also machen ja immer so Versuchsanordnungen, ne, so Wissenschaftler. Und er wollte war mal ein wissenschaftlicher Versuch. Ja, der wollte, also hat er sich so vorgestellt, hat wahrscheinlich nicht geklappt, ne. Da hat er halt mal gedacht, was ist, wenn ich die Wahrheit am Radio erzähle, welche Konsequenzen werden daraus gezogen? Oder welche Konsequenzen muss ich daraus ziehen? Und im Endeffekt ist ja nichts passiert. Ja gut, wahrscheinlich hören die ganze Leute die Konsequenzen ziehen, könnten kein Pogo-Radio. Ja, wahrscheinlich. Es kann höchstens mal über irgendwelche Studenten von ihm oder so, könnte es vielleicht mal irgendwas geben. Aber ich fand es auf jeden Fall herrlich. Ja, aber trotzdem nur wird... Nur noch von Koks gefaselt, aber saugeil. Ja, hier geht's so wie im Bundestag, ne? Ja. Obwohl, da nimmt man ja Crystal Meth. Im Bundestag? Ja. Echt? Der eine da, der... Da muss ich mal hinfahren, da will ich auch was. Der Kumpel da vom Etali, der hat auch da... Irgendwie ist da mit Crystal Meth erwischt worden anscheinend. Im Bundestag? Ja, der wollte 100 Gramm Crystal Meth kaufen. Ja, das macht sau fit, da kannst du schaffen, gell? Ja, wahrscheinlich. Kannst keine du Ahnung. Ganz nach durch schaffen, ja. Schätze ich mal. Oder warum machen die das sonst? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe es auch nicht kapiert. Aber da in deiner Hut, da geht es jetzt richtig ab, ne, im Moment. Ja, voll krass, stimmt, hast recht. Ja. Habe ich mal fast gedacht, dass wir da noch drauf kommen. Ja, das ist direkt bei mir um die Ecke. Also ich laufe aus dem Haus raus, rechts in der Straße war schon die gesperrt. Die Olauer Straße. Und da war auch diese Gerhard-Hauptmann-Schule mit einer Asylante drin oder illegale Asylante oder ich weiß gar nicht genau, wie das Flüchtlinge. Ist mit denen. Flüchtlinge, ja, genau. Ja. Ja, und seitdem die da eingezogen sind, war es hier in meiner Hut auch ganz schön spannend, muss ich sagen. Also ging es schon ganz gut ab. Insofern bin ich ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite finde ich es natürlich total schrecklich, dass die Leute hier irgendwie nicht schaffen dürfen und keinen gescheiten Platz kriegen zum Leben. Auf der anderen Seite waren dann zwischendurch ab und zu mal bei mir im Hof ein paar Typen rumgegangen, wo ich ein bisschen Angst gehabt habe, weil sie ganz schön aggro waren und jung und nichts zu verlieren gehabt haben und irgendwie da waren halt und so. Habe ich ein bisschen gedacht, oh, hoffentlich lassen mich diese jungen Männer in Ruhe. Was haben wir danach gemacht denn? Ja. Muss man schon sagen. Ja, ging voll ab. Waren komplett, zwei komplette Straßenzüge waren gesperrt, tagelang. Mit 40 Bullen an jeder Seite und so. Ja, du bist krass. Vor allem, wenn du einen Lade oder eine Kneipe hast, ne, dann hast du gerade noch geschissen. Dann ist die Straße zu. Kannst du einen Lade zumachen, bis sie weg sind. Ja, die Kneipe bei dir gegenüber? Wie hieß die nochmal? Ja. Wunderbar oder sowas? Bei mir gegenüber ist eh Kenny. Da am Eck. Die Uschi, wo wir zusammen drin waren. Genau, wo wir uns davon eine Ehre abfüllen lassen haben. Wo wir dauernd wissen wollten, was da gerade für Musik läuft, weil wir es immer nicht... Nicht? Wir haben doch den Barkeeper 9 Mark gefragt, was das gerade für eine Band ist. Ja, kann sein, weiß nicht mehr. Weil wir uns dauernd uneinig waren. Ja, das heißt Uschi, der Laden. Ach so. Der ist schön. Aber der ist in die andere Richtung. Also der ist, wenn man bei mir aus dem Haus geht, links. Und das Gerhard-Hauptmann-Schule ist, wenn man aus dem Haus geht, rechts. Ja, und was ist jetzt mit der Gerhard-Hauptmann-Schule im Moment? Ich habe da auch nicht mehr Wissen als du. Also ich lese das auch nur in den Medien, was da ist. Also angeblich ist deine versprochene Woche, dass die Gerhard-Hauptmann-Schule jetzt zu einem Heim für illegale oder legale, was für Flüchtlinge. Ja. Umgebaut wird. Aber so lange müssen sie raus. Und jetzt wurde irgendeine Roma-Familie, wird jetzt schon unter sauschlimme Bedingungen an der Rand von Berlin gekarrt. Aber das habe ich alles nur aus Facebook oder aus irgendwelchen Internetmedien oder wie ich mich halt so informiere. Ja. Also ich ist nicht so, dass ich da mehr erfahre, weil ich direkt um die Ecke wohne. Okay, ein bisschen. Jetzt ist die Straße jedenfalls wieder auf und es stehen immer noch in der Straße, die gesperrt waren, stehen immer noch 5 Bullewanne rum und es hängen Bulle auf der Straße rum und die Gerhard-Hauptmann-Schule ist zu. Also da ist vorne so Bulle Kette Schloss irgendwie drum gewickelt und aber die Jungs stehen wieder im Park und verchecken Gras und hängen auch noch so ein paar so Aktivisten, die halt dagegen gekämpft haben, dass sie da rausfliegen, die hängen auch noch da rum. Den hat zwischenzeitlich eine richtig geile Party da aufgezogen vor deiner Bullensperre, das war ganz lustig. Von denen sind auch noch ein paar da, aber ansonsten hat sich das da jetzt irgendwie gelächt, auf jeden Fall. Ah ja. Ja. Ich hab halt auch immer mal wieder, das mag sich jetzt etwas pietätlos anhören, aber ich hab immer mal wieder an meinen Friseurin und an meinen Lieblings-Arabatter in Gemüse, wo ich immer am Falafel esse, weil die waren nämlich in der gesperrten Straße und die konnten gerade mal ihr Läden zumachen so lang. wie du sagst, das ist Nachtigall, ne? Vollsperrung, ja. Nachtigall. Ja. Naja. Mal sehen. Ich finde es halt einfach, was ich als Hauptproblem ase, ist, dass die hier nicht arbeiten dürfen. Wenn die arbeiten dürften, wäre sofort alles gut. Ja, klar. Kinden, die sich einen Job suchen, Kinden, die sich eine Wohnung suchen und dann bitte, viel Spaß. Ja. Ja, spielen wir mal was von Ansicht X. Ansicht X? Ansicht X, die kommen aus Brandenburg, glaube ich. Ich guck mal, ob da was steht. Ne, kein Kommentar. Mit dem Lied Dann schrei. Ansicht X. Ja. Die Nell-Lösung. Ne, aber ich habe eben noch mal kurz in deine Pogo-Radiosendung geguckt und wer zum Beispiel auch voll abgefahren war und wenn ich auch ein bisschen außergewöhnlich fand, war der Linus Volkmann. Ja. Ist das nicht irgendein Fernsehtyp? Ja, der hat vielleicht so eine. Der war stellvertretender Chefredakteur beim Intro, der ist jetzt aber. Hat es gekündigt. Der ist dann immer. Aber ich weiß nicht, ob es an meiner Sendung lag, aber auf jeden Fall ist er da nicht mehr. Habe ich irgendwas verwechselt. Da war da irgendwie mindestens gefühlte 30 Jahre. Der war auf jeden Fall auch ziemlich lustig. Und dann hast du noch so eine Schriftstellerin, Katinka Buttenkotte. Genau. Ja, die war abgefahren. Ja, auf jeden Fall. Ja, man kann ja nicht immer nur Bands einladen. Nee, fand ich total geil. Ja. Wobei die letzten Bands auch lustig waren. Tipptopp waren auch spitze. Ja, stimmt. Ja. Sehr großartig. Besonders das Live, die Live-Aufnahmen, ne? Stimmt, ja, die waren auch lustig. Das macht selten jemand, ne? Ja, klar, weil die wenigsten können da Wandergitarre mit da auspacken. Stimmt. Obwohl ja auch aus jedem Lied, aus jedem Punk-Lied kannst du auch ein Wandergitarre-Lied machen normalerweise. Ja, eigentlich schon. Eigentlich ja, ist das kein Problem. Ich muss es halt wahrscheinlich dann auch vorher sagen, dass sie sich eine Gitarre mitbringen sollen. Stimmt. Ja. Und das habe ich bei dir. Oder wir müssen einfach mal alle zusammen lächeln und El Pogo Radio Sendungsgitarre. Ey, da brauchst du gar nicht zusammenlegen. Die sind ja so schweinegünstig, ne? Ja, aber es ist doch schon ganz schön, wenn es eine ist, die ein bisschen was kann. Ich habe ja also zum Beispiel ist es geil, wenn die dann einfach in der Sendung kommen sollen und sollen was live spielen, ist es schon mal gut, wenn man die Gitarre gut stimmen kann. Sonst ist das jedes Mal volles Theater. Ach, das kann man dann mit den Billiggitarren da unter 50 Euro, geht da nix, oder wie? Kann das dann manchmal blöd sein, ja. Ja, weil da knallt man doch eh wieder dann Aufkleber auf den Korpus und dann ist da eh wieder alles Schrott. Wenn du so 100 Euro ausgibst oder so, ja, dann kriegst du auf jeden Fall was Ordentliches. Ja, da sollen sie eine mitbringen. Ja, oder das? Ja. Ich schenke deine zum Geburtstag. Zum nächsten. Ja, genau. Wenn der Geburtstag, wo ich wieder Geld habe. Okay. Ja. Sollen wir mal ein Lied spielen von Geldet Nelt? Können wir machen. Ein Nagel. Sind wir wieder beim Thema. So, wieder beim Thema Geld. Genau. Was? Nagelneues? Haben wir doch ewig schon gar nicht. Nämlich Schmidt, das ist, das kenne ich schon. Das ist von der letzten Platte. Ja. Ja. Hätte ich da gar nicht schicke brauche. Stimmt, das habe ich ja jetzt doppelt. Ja. Ja. Naja. Kann ich wieder löschen. Ja, genau. Ja, egal. Genau. Spielen wir's. Der blaue Depp mit Rüdi Himmelsberger. Der blaue Depp anstatt der blaue Bock, der oder blaue was? Depp, ja, genau. Das ist doch viel besser, oder? Das wäre vielleicht sogar mal eine Sendungsidee. Jawohl, der blaue Depp. Da geht es dann wieder los, dann bräuchte man ja Kameras. Und das geht ja nicht. Nee, Kameras bräuchte man nicht. Wollen wir nicht. Nee. Brauche. Ja. Wolle du mal so, aber wir wollen sie nicht brauchen. Ja. Da könnte ich ja gar nicht hier in der Unterhose neben dir sitzen. Ach. Wenn die Sendung der blaue Depp heißt, dann wäre das mit der Unterhose vielleicht gar keine schlechte Performance. Und ich sitze die ganze Zeit an so einem großen Schreibtisch, da sieht man sie eh nicht. Kamera ab und zu unter den Schreibtisch fahre. Ja, genau. Für die Pro-Kunden, die dann extra bezahlen. Falls eine Transsexueller zuguckt. Ja, falls einer, ja. Spielen wir mal was von Geld in Held, nämlich mit. Ja, spielen wir mal was von Geld in Held. Ja. Die tollen Geldet nicht. Rühri. Du liest ja im Chat gar nicht mit, ne? Hm? Du liest im Chat gar nicht mit, ne? Nee. Ja, da schreibt wieso? Ein. Geht doch was? Ein gewisser Bommel schreibt immer. Da schickt man eigentlich jede Sendung, schickt er mir ein Lied. Mhm. Allerdings ist es eine Band, die kommen aus Köln. Und da könnte doch eigentlich mal hier in die Sendung kommen. Aber irgendwie will er nicht. Okay. Aber will immer, dass ich ein Lied von ihm spiele. Und hast du schon mal gemacht? Habe ich schon, ich glaube, gefühlt jede Sendung spiele ich ein Lied von ihm. Ach so. Ja, aber es sind auch sehr reizvolle Lieder, weil ich stehe ja auf kurze Songs. Also wenn er jetzt hier mir ein Lied geschickt hätte, das irgendwie so 4 Minuten lang ist, dann hätte ich gesagt, nee, vergiss es. Das ist mir die Sendezeit zu schade. Und die Lieder sind von seiner Band, oder was? Ja, aber jetzt ist das Lied hier zum Beispiel, das ist jetzt gerade mal zwei Minuten lang und da kann man auch ungehört mal zwei Minuten ein Lied spielen, auch wenn man noch nicht weiß, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Ich habe auch extra kurze Lieder rausgesucht. Ja. Mache ich immer für dich. Ja, das ist auch... Dass ich nicht aufregen muss. Nee, das ist auch gut so. Ne? Weil ich denke ja auch an die Hörerinnen und Hörer vom Bermuda-Funk und vom Punkrockers Radio. Denk doch nicht an die. Doch, wir wollen noch nie mehr an die denken, gell? Ich bin doch hier der Dienstleister. Wenn noch ausgemacht, es wird nie mehr an die Hörer gedenkt. Okay, da denke ich jetzt nicht mehr dran. Die Hörerdenkerei ist hier mit ein für alle Mal abgeschlossen. Nee, Quatsch, denk ruhig an die Hörer. Lass dich von mir, ich habe schon voll viel Wodka getrunken, ich verliere ein bisschen die Hörer. Und Hörerinnen. Und Hörerinnen. Hörer und Hörerinnen. Genau. Ja. Was ist denn eigentlich... Jetzt hören wir das Lied von dem Typ, oder was? Ja, das können wir dann hören, ja. Ah, irgendwann, ja. Okay. Genau, wir können noch ist ein bisschen vorher reden. Ist da eine Frauch-Eigfalle? Wie bitte? Was ist denn eigentlich mit, hast du gerade angefangen, eine Frauch? Eine Frage. Ja, genau. Was ist denn eigentlich mit unserem Podcast, den wir eigentlich so parallel durchstarten wollten? Ich wollte es ja nicht ansprechen während der Sendung, weil ich ein bisschen Angst gehabt habe von dir. Willst du nicht immer den Podcast, so wie wir es gemacht hätten? Du zeichnest immer auf, das ist doch super. Ach so, weil der technische... Weil ich immer noch nicht die Technik habe. Ja. Ah ja, stimmt. Wir haben nämlich einen gemacht, einen Podcast. Und ich habe mich ja nicht getraut, mich wieder bei dir zu melden, weil ich gedacht habe, dann muss ich erst mal fragen, ob du es wieder aufzeichnest. Und dann regst du dich wahnsinnig auf und so. Ja. Weil du ja unbedingt wolltest, dass ich es aufzeichne, aber ich habe mich überhaupt nicht drum gekümmert. Ja, aber du bist doch voll der Musiker und so. Du kennst dich doch aus eigentlich. Du müsstest das hinkriegen. Ich kenne mich auch aus. Das Problem ist doch, dass ich ein Mischpult kaufen muss. Aber ich habe im Moment überhaupt kein Geld. Nicht für ein Mischpult. Ach so. Zeichne du das auf. Und wenn es aufgezeichnet ist, schickst du mal, dann bist du doch raus. Der Rest mache ich. War doch super. Super gelaufen eigentlich. Ja, super gelaufen für dich. Du musst doch auch nur auf Aufnahme drücken. Nee, aber das Problem ist doch, dann bin ich doch wieder hier der Chef und du wolltest doch der Chef sein. Ich wollte überhaupt nicht der Chef sein. Ja, und wenn außerdem auf eine ganz subtile Art und Weise bin ich ja eh immer der Chef. Weißt du, wie ich meine? Ja. Selbst bei Pogoradio, also nicht so richtig, aber ein bisschen schon und so. Und das ist doch wunderbar, das ist doch alles in Ordnung. Ja, aber ich sitze hier und schwitze mir den Arsch ab. Warum schwitzt du dir da Arsch ab? Das ist jetzt weil die Aufnahmen nicht. Ich habe für dich Routine. Ja, ich habe jetzt genauso wie ich hab jetzt hier die Fenster zugemacht, weil das war mir doch irgendwie zu laut. Mit der ganzen Huperei und was ich keine das Ahnung. Das musst du zum Beispiel bei unserem Podcast schon mal nicht machen. Ja. So darf ruhig Hintergrundgeräusch da sein. Ich spiele jetzt Bommeln und Bömmelchens. Rette mal noch die Sendung nochmal drüber, Rudi. Ja, ich spiele jetzt, jetzt Bommel und die Bömmelchens zum letzten Mal hier in der Sendung. Ich spiele sie erst wieder, wenn der Typ dieser Bommel hier vorbeikommt. Vorher spiele ich nie mehr ein Lied. Also das ist jetzt das allerletzte Lied. Bommel und die Bömmelchens. Okay, bin mal gespannt. Bommel, geh doch mal in die Sendung, das ist total locker, Mann. Brauchst du keine Sorgen zu machen. Das war Bommeln Bömmelchens. Heute zum letzten Bommel. Mal im Pogo-Radio. Außer Bommel lässt sich nicht so hängen, ist so geiler Punk, kann schon mal in die Sendung kommen. Ja. Vielleicht ist er stumm. Ach so. Jawohl. Er singt ist wahrscheinlich. Er stumm und ja. Stimmt, stimmt, wahrscheinlich. Und sein Kollege findet Pogo-Radio doof. Nur er mal. Oder vielleicht ist er total hässlich. Habe ich mir auch schon überlegt. Das macht ja das macht im Radio hier nichts. Oder stimmt. Mensch, er ist so hässlich, dass er sich sogar vor dir genieren muss. Vielleicht. Keine Ahnung. Also das kann ich mir jetzt mal bei Stofile nicht vorstellen. Nee, Quatsch, Entschuldigung. Das sieht heute sehr gut aus, Rüdi. So gut hast du schon lange nicht mehr ausgesehen. Du bist auch frisch rasiert, oder? Ja, gestern. Ah ja, ja, gestern. Gestern, ja. Ah ja, gestern. Ja, Nils, wie sieht's aus? Rüdi, ja gut, also ich werde den Podcast mal wieder machen, aber nur wenn du ihn aufzeichnest. Ja, mal schauen. Ich bin ja jetzt auch da berufstätig und sowas, ne, auf dem da Karrieretrip. Mach mal gleich jetzt noch die Sendung. Ach so. Wo wir halt eh schon auf dem Film sind, machen wir direkt weiter. Stimmt. Oder vielleicht auch andermal, also, ja, wenn du willst. Genau. Na ja, mal schauen. Ich meine, doch, an Weihnachten haben wir ja immer gute Erfahrungen gemacht mit gleich weitermachen. Stimmt, ja. Da haben wir zwei Sendungen ineinander gemacht und das hat bestimmt keine Sau gemerkt. Ja. Achso, das hätte ich gar nicht verraten, dafür gern. Ja, das kann man jetzt im Nachhinein verraten. Ah, gut. Was mich wundert, dass. Dann bin ich beruhigt. Weißt du, warum ich keinen Bock habe, vielleicht jetzt einen Podcast weiterzumachen? Weil ich immer noch diesen Hall auf meinem Mikrofon habe. Was mich wirklich so ein bisschen so aus der Bahn wirft, ne? Ja, drauf schickt, ja. Dass ich mich ja, Hall, mal ein bisschen Hall. Wie gesagt, es gibt doch so Jugendsender, UFM, da haben die ganzen Moderatoren immer alle Hall drauf. Ja, und dann sprechen sie auch immer so der Hörer. Du, wenn du eine gute Party erleben willst, dann geh morgen auf die Fusion 12 und budgete das Hirn mit Ecstasy in den Arsch und so. Ja, das ist aber. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, wie du meinst. Du hast auch immer Hall drauf. Hall und auch, glaube ich, Delay sogar, damit es so ganz technomäßig klingt. Ja, aber nicht, wenn sie normal reden. Doch. Ja, die haben normalerweise dann immer im Hintergrund dann irgendwie so ein Grundrauschen, so ein Beat. Dass man das so merkt, dass sie so viel Scheiße labern. Ja, das hören die selber ja nicht, weißt du? Hä? Das hören die ja selber nicht. Mensch, das macht ja der Praktikant. Mensch, die hören das gar nicht. Nee, das macht der Praktikant irgendwie im Raum nebendran. Ja. Was macht er? Ja, der macht halt den Beat. Der sitzt im Raum neben dran, im Mikro und macht. Genau. Der macht die Beatbox. Und so. Ja. Ja, ja, cool. Ihr spielt ja auch bald wieder in Landau, ne? Mit Kommando Petermann, habe ich gesehen. Oder mit dem dummen August. Eins und beiden. Ah, wir spielen viel zu oft in Landau. Also wir spielen am 25. Juli in Landau. Ja. Im Türkitschü. Schollerock heißt es. Dann spielen wir am Tag danach, am 26. Juli in, oh Gott, wie heißt es? Hinnerweidetal. Die machen ein Festival, der Sportverein macht ein Festival. Muss man sich auch unbedingt mal die Website vom SV Hinterweidetal reinziehen. Sau geil. Da spielen wir. Und dann spielen wir, glaube ich, auf dem Snickerdoodles Abschiedskonzert mit Kommando Petermann, oder was du gerade gesagt hast. Genau, das war das. Ist, glaube ich, am 13. September oder sowas. Mhm. Ja. Wo machen die Abschied? Haben die keinen Bock mehr oder was? Ah, die machen ja schon jahrelang nichts mehr eigentlich. Die Band gibt es eigentlich nicht mehr. Mhm. Die machen halt, die wollen halt jetzt nur noch mal einen vernünftigen, zünftigen Abschied feiern. Aber eigentlich machen die nichts mehr. Die haben ja keine Konzerte mehr gehabt, haben keine CD mehr gemacht, nichts. Die gibt es ja eigentlich nicht mehr. Die haben, glaube ich, auch alle keinen Bock mehr. Ja, dann. Aber vernünftig verabschieden wollten sie sich halt noch. Ja. Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Vielleicht sollte ich auch mal mit der Sendung aufhören. Ach was, wieso denn das? Wieso halt? Echt? Ja. Ah ja, Mensch, also ich mach doch Spaß, oder? Ja. Mit dem Hall, das nervt mich halt jetzt gerade ein bisschen. Stimmt, du bist jetzt wieder drauf. Ja, das ärgert mich wieder. Ja. Zwischendurch hast du mal vergessen gehabt. Das hat mich jetzt in der Sendung total unlocker gemacht irgendwie. Ja, vielleicht hört man es gar nicht auf der Aufnahme. Wie bitte? Vielleicht ist es nur, vielleicht hört man es gar nicht auf der Aufnahme, vielleicht ist es nur auf deinem Kopfhörer. Ja, vielleicht. Vielleicht. Mal schauen. Ich sage jetzt mal auf Wiederhören, liebe Hörerinnen. Vielleicht ist es auch nur. Was vielleicht? Vielleicht ist es auch nur so ein Computerscheiß. Einmal den Computer ausmachen, wieder abends ist weg. Ja, oder irgendwie das Mischpult einfach mal umdrehen, damit der ganze Tabakkrümelzeug rausfliegt aus den ganzen Dinger. Der Tabakkrümelzeug macht doch keinen Hall. Keine Ahnung. Ja, das war hier wieder Pogo Radio im Bermudafunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn es heute nicht der 9.7. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und ich bedanke mich beim Nils, der hier live mit Skype zugeschaltet war. Und jetzt hören wir noch ein Lied von Los Fastidios. Fiumi di Parole. Guten Abend. Auf Wiedersehen. Tschüss. At all.